So, herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Samstags 19 Uhr auf FSK 93.0. Jetzt in der nächsten Stunde erwartet uns erstmal ein Mitschnitt von Radio Korax mit Kerstin Köditz vom Sächsischen NSU-Untersuchungsausschuss. Wie ist da der aktuelle Stand? Wird da besprochen, ist vom 30.09. Also von vor ein paar Tagen, von der letzten Sitzung. Genau, Kerstin Köditz ja auch als Interviewpartnerin in dieser Sendung hier bekannt. Und danach werden wir hier Fritz Burschler am Telefon haben und der wird uns was zum aktuellen Stand beim Prozess in München erzählen. Das ist also der Plan jetzt für die nächste Stunde. Viel Spaß dabei. Der NSU-Untersuchungsausschuss in Sachsen hat jetzt in seiner ersten Phase sich nochmal den Ereignissen um den 4. November 2011 beschäftigt. Wir halten diese Fragen für relativ wichtig, weil es ja doch in der Öffentlichkeit immer wieder Überlegungen gibt, wer war dort alles in der Frühlingsstraße in Zwickau, als diese Wohnung abgebrannt ist, wo ja Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt als NSU-Trio über Jahre sich versteckt gehalten haben und eigentlich dann auch in der Stadt selbst öffentlich gelebt haben. Wir sind da ja immer wieder damit konfrontiert worden, dass gesagt worden ist, jeder konnte an den Ereignisort unproblematisch ran, wer weiß, wer die Waffen dorthin gelegt hat und, und. Und wir versuchen systematisch auch diese Gerüchte einfach abzuarbeiten, um eben klarzumachen, der Tatort war gesichert von Anfang an, es konnte nicht irgendjemand vorbeilaufen und dort in den Brandschutt die Waffen einfach reinbasteln, reinstecken. Und auch die ganzen Beweismittel waren dann die Zeit über immer gesichert. Also zum Beispiel heute hat auch die Oberbürgermeisterin von Zwickau gesagt, sie durfte sich die Halle von außen mal anschauen, wo die ganzen Beweismittel, die im Brandschutt in der Frühlingsstraße gefunden worden sind, aufbewahrt worden sind und katalogisiert worden sind. Was ist denn das Ziel dahingehend, genau nochmal mit diesen Gerüchten, die es da gibt, um den 4. November damit aufzuräumen? Ja, was erhoffen Sie sich damit auch aufzudecken? Also uns ist natürlich schon wichtig, dass wir im Endeffekt zu der Fragestellung kommen können, war es nun nur ein Trio oder müssen wir hier wirklich in Deutschland ganz genau schauen, welches Netzwerk über viele Bundesländer hinweg auf seitens der Rechtsextremen hier wirklich mit den Taten im Grunde zusammenhängt. Die Reduzierung auf dieses Trio ist mir persönlich eins der schlimmsten Sachen, die nicht angegangen werden, jetzt im Laufe von fast 5 Jahren. Es wird immer von einem Trio geredet, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass hier weitaus mehr Personen involviert waren. Und dahingehend gibt es eben noch ganz viel aufzuklären. Das machen Sie auch immer wieder stark. Auch in der heutigen Sitzung, und so wird berichtet, haben Sie ja kritisiert, dass der NSU-Untersuchungsausschuss in Sachsen zu selten zusammenkommt, zu selten tagt. Und da haben Sie auch sozusagen die anderen Ausschussmitglieder in die Verantwortung genommen. Wie erklären Sie sich das oder warum tagt denn dieser Ausschuss seltener, als Sie jetzt zum Beispiel für nötig oder aber auch für möglich erachten? Man geht eigentlich sehr formal an die Sache ran. Ausschüsse tagen eben einmal im Monat. So, und dann machen wir das mit dem Untersuchungsausschuss auch so. Und der Zeuge könnte uns sehr viel erzählen. Deswegen machen wir auch nur eine Zeugenvernehmung pro Tag. Nehmen Sie einfach heute das Beispiel. Wir waren mit der Zeugenvernehmung von der Oberbürgermeisterin von Zwickau, Dr. Pia Findeis, waren wir nach 2 Stunden fertig. Wir hätten also gut und gern am Nachmittag noch einen zweiten Zeugen vernehmen können. Und wenn wir in dieser Geschwindigkeit weiterarbeiten, kommen wir einfach nicht vorwärts. Der Ausschuss arbeitet jetzt 1,5 Jahre und ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir sind immer noch bei diesem Komplex Frühlingsstraße. Uns interessieren aber weitaus mehr Komplexe, Zum Beispiel nochmal, wie wurde das mit den Raubüberfällen, Banküberfällen in Sachsen bearbeitet? Des Weiteren, was gerade uns als Linken immer wieder wichtig ist, wie hat hier eigentlich das Landesamt für Verfassungsschutz, also der Inlandsgeheimdienst, eigentlich gearbeitet? Aber auch die Frage an Justizbereiche, wie wurde mit struktureller Kriminalität im Bereich von Rechtsextremismus eigentlich umgegangen und so weiter und so fort. Welche Möglichkeiten haben Kommunen? Wie werden Kommunen mit unterstützt? Also das alles systematisch zu bearbeiten. In 3 Jahren ist bei uns in Sachsen die Legislatur auch wieder zu Ende. Und ob es dann in der nächsten Legislatur überhaupt noch jemanden interessiert, ich weiß es nicht. Das klingt auf jeden Fall nach einer ganzen Menge Arbeit und Themen, um dem eigentlichen Auftrag des sächsischen NSU-Untersuchungsausschusses nachzukommen, nämlich die möglichen Versäumnisse der sächsischen Regierung und der Behörden im Umgang mit dem NSU nämlich zu untersuchen. Wenn nun der Ausschuss so selten zusammenkommt und Sie diese Kritik auch direkt in den Ausschuss geben, wie wird denn darauf reagiert? Also das ist sehr, sehr mühselig. Nehmen Sie einfach nur die Sachen. Wir müssen auch immer wieder beim Oberlandesgericht in München anfragen, ob wir diverse Unterlagen bekommen können, weil ab der Stufe, wo der Generalbundesanwalt übernommen hat, sind alle Dokumente jetzt sozusagen nicht mehr sächsisches Eigentum, sondern sozusagen in der Verantwortung des Generalbundesanwaltes. Und dadurch, dass der Prozess jetzt begonnen hat, muss auch der Generalbundesanwalt dann immer erst noch den Richter fragen, ob diese Dokumente jetzt auch für einen Untersuchungsausschuss verwendet werden können. Das ist ein sehr mühseliges Geschäft und da muss man einfach die Nerven behalten und immer penetrant nachfragen. Anders geht es leider nicht. Wenn man sich so die Zusammensetzung des NSU-Untersuchungsausschusses in Sachsen anschaut, dann ist er ja mehrheitlich von der CDU besetzt. Auch der Vorsitzende ist von der CDU. Es finden sich auch 2 AfD-Abgeordnete mit im Ausschuss. Wie funktioniert denn da so eine Ausschussarbeit? Wie kann man da auch so ein Verhalten oder so eine Arbeit untereinander ihrerseits bewerten? Also wir in Sachsen im Unterschied ja zum Beispiel zum Bundestagsuntersuchungsausschuss oder zum Thüringer Untersuchungsausschuss haben jeweils diese Untersuchungsausschüsse ja als Minderheitenrecht eingesetzt. In der letzten Legislatur war ja die SPD noch mitten der Opposition. Da waren es eben Grüne, Linke und SPD. Und in dieser Legislatur haben nur die Linken mit den Grünen diesen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Das ist ein Minderheitenrecht. Und jetzt nehme ich die Arbeit eigentlich so wahr, dass insbesondere wir darauf hinarbeiten müssen, dass wir vorwärts kommen wollen. Und ich habe das Gefühl, andere denken, das ist doch alles schon aufgeklärt, was machen wir hier eigentlich? Und weil Sie explizit nach der AfD gefragt haben, wir haben auch mehrere Jahre Untersuchungsausschuss mit NPD hinter uns. Was jetzt immer wieder auffällig ist, dass ich das Gefühl habe, dass die AfD-Abgeordneten sehr eng mit Fatalist zusammenarbeiten, wo man sich schon fragt, was steckt dahinter? Fatalist zur Erklärung nochmal, das ist im Internet vermutlich jemand aus dem Bereich der extremen Rechten, der fast alle Unterlagen hat, die es zu diesem Gesamtkomplex gibt und dann regelmäßig Verschwörungstheorien in den Raum setzt, der eben zum Beispiel in Frage stellt, ob der Schutz eben zugänglich war, hätte nicht jeder dort vorbeigehen können und die Waffen dort unterbringen können und waren nicht schon am ersten Tag irgendwelche Geheimdienstleute schon vor Ort und so weiter und so fort. Also aus der Richtung kommt dann regelmäßig etwas, wo man sich fragt, na, wie wollen wir da vorwärts kommen? Sie haben jetzt auch gerade schon den Ausschuss angesprochen, den NSU-Untersuchungsausschuss, den es in der vorigen Legislaturperiode in Sachsen gab. Und der hat ja in seinem Abschlussbericht den Schluss gezogen, dass es da kein Fehlverhalten bei sächsischen Behörden gegeben habe im Rahmen des NSU. Der Abschlussbericht, der kam dann vor allem mit den Stimmen von CDU und FDP durch, gegen den Widerstand der Opposition. Von diesem ersten Abschlussbericht ausgehend, wie würden Sie denn da jetzt nach den 1,5 Jahren erneuter zweiter Ausschussarbeit da vielleicht darauf antworten können, auf diesen ersten Abschlussbericht? Nehmen Sie doch nur mal das, was eben heute, was heute im Untersuchungsausschuss passiert ist. Die Oberbürgermeisterin, Frau Dr. Findeis, wurde gefragt, welche Informationen sie denn vom Landesamt für Verfassungsschutz so bekommen hat zur Szene seitens der extremen Rechten in ihrer Stadt. Und sie sagt keine. Und das bis zum heutigen Tag. Und da muss ich ehrlich sagen, man hat nichts aus dem NSU an Lehren gezogen, denn es war das große Versprechen der Behörden nach Bekanntwerden der Verbrechen des NSU. Ja, der Inlandsgeheimdienst versteht sich als Nachrichtendienst und möchte stärker auch mit den kommunalen Verantwortungsträgern zusammenarbeiten. So, und da sage ich mir, immer noch nichts gelernt. Ich sehe keinerlei Veränderung in der Arbeitsweise der Behörden. Ich könnte im Augenblick vor niemanden die Hand ins Feuer legen, dass sich derartiges in Sachsen nicht wiederholen könnte. Was sich dann auch immer so die Frage stellt, wenn dann mal ein Abschlussbericht rauskommt, der in seiner Formulierung erstmal vielleicht recht scharf daherkommt, also schauen wir jetzt mal nach Thüringen oder auch der erste NSU-Untersuchungsausschuss des Bundes, aber was daraus geworden ist, das sieht jetzt erstmal nicht nach so viel aus, politisch gesehen, außer dass der Verfassungsschutz gestärkt wurde eigentlich nach der ganzen NSU-Affäre. Glauben Sie an so eine Wirksamkeit des Ausschusses? Theoretisch ja, praktisch muss man dann einerseits wirklich penetrant hinterher sein. Also wir stellen zum Beispiel regelmäßig in Sachsen dann nochmal einen Berichtsantrag. Wie hat Sachsen die Empfehlungen des Bundestagsuntersuchungsausschusses umgesetzt? Und wenn dann immer wieder dieses Hin- und Her-Gelabre kommt, muss man das dann eben wiederum öffentlich machen. Auf der anderen Seite muss man einfach permanent an der Sache dranbleiben, denn das, was sozusagen damals passiert ist, ich sehe derzeit so viele Entwicklungen, dass ich einfach Angst habe, dass ich derartiges wiederholen könnte. Es ist vielleicht ein Hinweis noch, was Effektivitäten dieser Arbeit ausmachen könnte, müsste, sollte, ist wirklich wieder eine engere Verzahnung der verschiedenen Akteure bei der Aufklärung dessen, was mit NSU zusammenhängt. Also im Augenblick nehme ich sehr häufig wahr, dass wir heute über den Untersuchungsausschuss reden. Morgen wird darüber geredet, was beim OLG in München passiert. Dann haben mal wieder 2, 3 Journalisten was Spannendes ausgegraben. Das kommt dann übermorgen dran. Aber eigentlich müsste es wieder eine stärkere Vernetzung jener geben, die sich mit dieser Aufklärung auf den verschiedenen Ebenen beschäftigen, dass wir wirklich die Sachen zusammentragen und nicht jeder sozusagen für sich dort rummehrt. Ja, das war das Interview mit Kerstin Köditz vom Sächsischen NSU-Untersuchungsausschuss, das von Radio Korax geführt wurde. Ja, im Moment tagen ja einige Untersuchungsausschüsse, von vielen bekommt man aber leider gar nicht so viel mit in der großen Medienlandschaft, außer man sucht sozusagen gezielt danach. Es tagen außer in Sachsen eben noch Untersuchungsausschüsse wieder auf Bundestagsebene. In Hessen, Nordrhein-Westfalen, in Brandenburg gibt es einen neuen. Und in Thüringen war ja hier auch Thema, Hessen war hier auch schon mal Thema, aber auch die anderen Untersuchungsausschüsse sollen hier in der nächsten Zeit beleuchtet werden. Die einzigen Tatortländer sozusagen, in denen der NSU gemordet hat, die keinen Untersuchungsausschuss haben, sind weiterhin Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. In Brandenburg hat der NSU unseres Wissens nach nicht gemordet, aber dort spielt eben der V-Mann Piatto eine größere Rolle, der eben über die drei damals berichtet und auch berichtete, dass die sich eben Waffen besorgt haben. Das ist eben dort Thema und auch das werden wir uns also demnächst anschauen. Ja, und wie gesagt, jetzt gleich dann das Interview mit Fritz Burschel, den wir gleich am Telefon haben werden. Er ist ja von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und beobachtet aber auch den Prozess in München, war hier auch schon Interviewpartner. Und mit dem werden wir sprechen, wie es nach der Sommerpause in München weiterging. War ja noch kurzzeitig Aufregung darum, dass Beate Zschäpe ein paar Worte gesprochen hat. Sie hat sich nochmal gesagt, dass sie jetzt keine Neonazistin mehr sei und dass ihr das Fehlverhalten sozusagen leid tut. Also weiterhin die gleichen leeren Worte wie in ihrer verlesenen Erklärung. Solange sie eben nicht auf Fragen der Nebenklage beispielsweise antwortet, steckt da auch offensichtlich nichts weiter dahinter. Aber trotzdem war da die Medienantwort sehr groß darauf. Was da beispielsweise in den Hintergrund geriet, war, dass ja sozusagen nochmal auf die sogenannte Operation Konfetti medial eingegangen wurde, beziehungsweise im Bundestagsuntersuchungsausschuss. Wir erinnern uns, am 11.11.2011 wurden beim Bundesamt für Verfassungsschutz Akten geschreddert, unter anderem von V-Mann Tarif, Michael See. Und ja, bis heute ist nicht klar, was in diesen Akten gestanden haben könnte. Die sind jetzt wohl zu so 87% rekonstruiert, aber auch da ist noch nichts bekannt, was da drinne steht und weiteres fehlt. Und da war Lothar Lingen sozusagen noch einmal Thema, der angewiesen hat, diese Akten zu schreddern. Und der hat ja früher gesagt, das wäre sozusagen, ja, datumsmäßig dran gewesen, diese Akten zu schreddern. Jetzt hat er was anderes gesagt, nämlich er habe erst die Akten durchgucken lassen, hätte sich dann eben überlegt, dass ja vielleicht in diesen Akten, beziehungsweise die Frage, dass da Fragen aufkommen könnten, wenn ja so viele V-Leute an diesen drei Leuten dran war, dann gibt's vielleicht unangenehme Fragen für den Verfassungsschutz. Aber wenn ja diese Akten fehlen, gibt's gar vielleicht gar nicht so unangenehme Fragen, und daraufhin hätte er sie schreddern lassen. Durchsucht wurden die Akten auch nur nach oberflächlich nach den Namen Mundlos, Böhnhardt, Zschäpe, was ja überhaupt nicht in irgendeiner Weise ausreichend ist, vor allen Dingen wenn man die kurze Zeitspanne 4.11. bis 11.11. betrachtet, in der das hätte passieren können. Und die Rede ist davon, dass am 8. oder 9.11. diese Akten überhaupt nur durchsucht wurden. Ja, auch über den V-Mann Michael See ist inzwischen noch weiteres bekannt geworden durch journalistische Recherchen, nämlich, dass er gar nicht so unbescholten ist, wie er immer tut. Michael See spricht ja von sich selber davon, dass er ja vom Verfassungsschutz angeworben wurde, beziehungsweise sich selber angeboten hätte, um aus der Szene rauszukommen, dann aber vom Verfassungsschutz zurückgedrängt worden wäre in die Nazi-Szene, der angeblich nichts mehr zu tun haben wollte, aber jetzt sozusagen vor seiner V-Mann-Zeit ist nochmal ein Fall bekannt geworden, wo er ja beteiligt war an einem gewalttätigen Übergriff gegen ja einen Sohn und seinen Vater, und dafür ist er dann auch damals ins Gefängnis gegangen. Und trotzdem diese Geschichte, er musste nie Schmerzensgeld bezahlen, weil er trotz Gehalt vom Bundesamt für Verfassungsschutz immer angeben konnte, dass ja er sozusagen keine Mittel dafür hätte, dieses Geld zu zahlen, und auch nur dadurch, dass das jetzt mit dem NSU sozusagen zusammenhängt oder er mit dem NSU sozusagen zusammenhängt, ist nochmal überhaupt auf diesen Fall eingegangen worden, der sonst in Vergessenheit geraten wurde. Ja, das waren die Meldungen, die ja unter sowas wie Beate Zschäpe spricht drei Worte leider immer so ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber in den letzten Wochen dann eben doch auch wichtig waren. Und auch diese Schredderaktion wird hier sicherlich in Zukunft auch noch einmal Thema sein. Das kann man sicherlich dann vielleicht irgendwann zusammenfassen, wenn man ja auf den Bundestagsuntersuchungsausschuss schaut. Ja, wie gesagt, gleich das Interview mit Fritz Burschel hier am Telefon. So, am Telefon begrüßen wir jetzt Fritz Burschel von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der auch den NSU-Prozess in München beobachtet. Kannst du mich hören? Ja, hallo. Sehr gut. Dann kann es ja losgehen. Genau, die erste naheliegende Frage: Wie ist denn der aktuelle Stand im Prozess jetzt nach der Sommerpause? Was waren so die wichtigen Dinge der letzten Wochen? Ja, also diese grundsätzliche Frage nach dem Stand des Verfahrens ist wahnsinnig schwer zu beantworten, weil man es eigentlich nicht sagen kann. Es ist relativ rätselhaft, was vor sich geht. Es fallen nach wie vor sehr viele Tage aus. Jetzt habe ich hier eine Sirene im Hintergrund, das tut mir leid. Hört man das sehr stark? Oh, passt schon. Den lassen wir jetzt mal durchfahren schnell. So, ich stehe hier mitten in Neukölln, also insofern kein Wunder. Man kann es schwer sagen, das Gericht lässt sich nach wie vor nicht in die Karten schauen. Es ist wirklich so, dass man dem Vorsitzenden Richter komplett ausgeliefert ist. Er hat jetzt oft nur eine Zeugin, einen Zeugen pro Tag geladen, wo dann das inhaltliche Programm mit Zeugen im Grunde nach kurzer Zeit vorbei ist. Und es geht aber, und das ist eigentlich nicht von der Hand zu weisen, schon darum, langsam mit der Beweisaufnahme zum Ende zu kommen. Er hat das zwar neulich mal wieder von sich gewiesen, dass also noch Zeit wäre, dass man Beweisanträge stellen könnte und Erklärungen abgeben und weiß der Kuckuck was, aber für Mitte Oktober, also nächste oder übernächste Woche ist kein Prozess, also dann eher Ende Oktober, ist das psychiatrische Gutachten über Beate Zschäpe angekündigt und das deutet schon sehr klar darauf hin, dass das auch das Gericht an dem Ende der Beweisaufnahme arbeitet. Wir gehen sowieso davon aus, dass die längst dabei sind, an den Nachmittagen dieser sehr kurzen Prozesstage das Urteil zu schreiben. Insofern, ja, stolpert und stottert das so vor sich hin. Man weiß nicht genau, was passiert und man bekommt auch keine Hinweise. Also, um ein Beispiel zu nennen, ich bin vergangenen Dienstag nach München gefahren und auf halber Strecke kriege ich den Hinweis, dass der Mittwoch aufgehoben wird. Das heißt also, man ist auch ständig in der Gefahr, dass einem quasi Prozesstage unterm Arsch weggekürzt werden und man dann da irgendwo in der Pampe steht oder in München steht und eigentlich keine Anbindung hat. Also vor dem Hintergrund würde ich sagen, es geht um Beate Zschäpe, es geht um Beate Zschäpe, es geht um Beate Zschäpe und sonst noch um andere Kleinigkeiten, die nebenbei geklärt werden. Das sind oft Rechtsfragen, die da verhandelt werden und sonst passiert eigentlich nichts. Okay, aber gab es denn irgendwie inhaltlich noch mal was Wichtiges in den letzten Wochen? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die letzten Versuche der Nebenklage, zumindest des aktiven Teils der Nebenklage, immer sehr, sehr profunde und sehr, sehr gute Anträge sind, Beweisanträge, die nochmal ganz wichtige Punkte aufgreifen, die das Gericht offensichtlich nicht mehr behandeln will. Sie wollen die komplett, und das merkt man an den sehr, sehr formelhaften Zurückweisungen von Beweisanträgen, die wollen das einfach nicht mehr drin haben. Sie sagen, wir sind komplett eingeschränkt auf die Linie der Bundesanwaltschaft. Es gab drei Leute im Untergrund plus eine Handvoll Unterstützende rundherum. Und das ist unser Setting, das ist der Kriminalfall, den wir hier verhandeln und welche Rolle der Staat gespielt hat und welche Rolle Andreas Temme, der Verfassungsschützer aus Hessen, in dem Internetcafé von Halle-Bjosgaard gespielt hat, das lassen wir außen vor. Im Gegenteil, das Gericht geht sogar noch weiter. Götzl hat dem Andreas Temme, ich weiß nicht, inwieweit die Geschichte noch präsent ist, der war ja wirklich bei der Ermordung von Halle-Bjosgaard in dessen Internetcafé in der Holländischen Straße in Kassel am 6. April 2006 anwesend. Und es ist bis heute völlig ungeklärt, was er mitbekommen hat. Und es ist völlig unglaubwürdig, dass er behauptet, nichts mitbekommen zu haben. Und das Gericht hat ihn jetzt neulich in einem Zurückweisungsantrag eines Beweisantrages der Verteidigung, der Nebenklagevertretung der Familie Josgat eine Art Glaubwürdigkeitserklärung abgegeben, hat gesagt, wir haben diesen Mann 5 Tage lang hier im Gericht gehört und es gibt keine Hinweise darauf, dass er die Unwahrheit gesagt hat. Und das ist wirklich haarsträubend. Also solche Dinge passieren schon die ganze Zeit. Oder jetzt am vergangenen Donnerstag hat Yavuz Narin, einer der Nebenklagevertreter der Familie Bulgaridis aus München, also von Theodoros Bulgaridis, der in München ermordet worden ist, einen Beweisantrag gestellt zu einer Causa, die noch überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist. Und zwar, das ist offensichtlich aus dem Jahr 2000, eine Zeugenaussage von einem polizeilichen Objektschützer gibt, der gesagt hat, er hat Beate Zschäpe plus Uwe Mundlos plus Uwe Bönhardt und weitere Personen beim Ausspionieren einer Synagoge in Berlin gesehen. Und er hat das deshalb mit solcher Sicherheit gegenüber seinen Kollegen behauptet, weil irgendwie am selben Abend oder im zeitlichen Umkreis dieser Beobachtung kam eine Kripo-Live-Sendung im Fernsehen, wo ein Fahndungsaufruf nach den dreien veröffentlicht wurde. Und er hat gesagt, ja, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es Beate Zschäpe war. Das wäre, wenn das verfolgt worden wäre und wenn dazu vernünftig ermittelt worden wäre, wäre das möglicherweise ein Hinweis, dass Beate Zschäpe sehr wohl auch bei Ausspähungen dabei war und so weiter. Ich fürchte, das Schicksal dieses Antrages von Yavuz Narin wird der von vielen anderen exzellenten Beweisanträgen der Nebenklage sein, dass er nämlich zurückgewiesen wird mit der Formel, tut nichts zur Sache, tut nichts zur Schuld- und Strafzumessung beitragen und insofern wird er zurückgewiesen. Das passiert die ganze Zeit und immer wieder ist Beate Zschäpe im Mittelpunkt. Das ist auch das, was die Medien interessiert. Ihre Aussage, dass sie jetzt ihren Mund aufgemacht hat, die 300 Fragen, die ihr von der Nebenklage gestellt worden sind, übrigens ein großer Tag war das, als diese Fragen gestellt wurden. 300 Fragen von einer ganzen Reihe von Nebenklagevertretern, also von den juristischen Vertretern der Opfer und Betroffenen vom NSU. Das war ein irrer Tag, wo klar wurde, was das Gericht alles noch hätte fragen können und es nicht getan hat. Und zum anderen Fragen, die, wenn Beate Zschäpe sie beantworten müsste, sie komplett in die Bredouille bringen würden. Und das sind die Dinge, die ja spektakulär sind im Prozess, aber die eigentlich nicht so richtig nach außen bringen. Aber wenn Frau Zschäpe selber spricht, dann überschlagen sich die Zeitungen in Bewertungen des Piepsigkeitsgrades der Stimme. War sie aufgeregt? Hat sie freigesprochen, ist ihre Stimme piepsig oder ist sie rauchig, kehlig oder was ist los? Also so komplette Nebensachen sind wichtig. Und das Schlimme ist, dass viele Dinge auch außerhalb des Prozesses stattfinden. Das heißt also, während Beate Zschäpe sprach, hat ja auch der zweite NSU-Bundestagsuntersuchungsausschuss getagt und dort war derjenige Referatsleiter aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz als Zeuge geladen, der inzwischen ist das jetzt auch klar, nach dieser Sitzung des Untersuchungsausschusses, der mit voller Absicht und mit Vorsatz die Akten ab dem 11.11.2011 mit NSU-Bezug hat vernichten lassen. Und das ist in diesem Untersuchungsausschuss wirklich unwiderlegbar offengelegt worden aufgrund von Ermittlungsakten, die es gibt, zu dem Thema, die jetzt, nachdem das Verfahren gegen ihn eingestellt worden ist, auch nicht mehr geheim sind. Und dieses Ereignis im Untersuchungsausschuss in Berlin hat kaum mediales Echo gefunden. Aber Beate Zschäpes Stimme, da sind die Berichterstattungen wirklich durch die Decke gegangen. Ja, das haben wir hier natürlich ähnlich wahrgenommen, dass die erneute Aussage von Beate Zschäpe war ja im Wesentlichen auch noch mal das Aufwärmen ihrer verlesenen Aussage, wenn ich das richtig mitbekommen habe, und könnte ja dann auch damit zusammenhängen, dass dieses psychologische Gutachten jetzt demnächst kommt, Fragezeichen? Richtig, ja, ja. Also das ist das, was ich vorhin sagte, also das psychiatrische Gutachten von Professor Sass, der ja seit Beginn des Prozesses eigentlich fast immer im Prozess sitzt, ist angekündigt, wie gesagt, für Mitte, Ende Oktober. Und das hat natürlich für die Urteilsbegründung und für die Strafzumessung enorme Bedeutung. Weil wenn der ihre eigene Opfergeschichte widerlegt und sagt, dass Beate Zschäpe keineswegs eine ein armes Hascherl ist, das sich in Abhängigkeit von diesen zwei Männern befunden hat und da nicht rausgekommen ist und sich zwar gegen die Morde ausgesprochen hat, aber keine Kraft hatte, die Männer zu verlassen und selber eigentlich Opfer dieser beiden Männer ist, wenn diese Geschichte nicht standhält, dann könnte es eben sein, dass zu einer Verurteilung zu lebenslanger Haft einem der Aussprache einer Schwere der Schuld kommt und das würde bedeuten, dass sie für sehr, sehr lange im Gefängnis bleiben muss. Also für sie ist das enorm wichtig. Jetzt muss man allerdings wirklich dazu sagen, dass diese selbst vorgetragene, mit eigener Stimme, in Ausrufezeichen vorgetragene Erklärung keine Minute gedauert hat. Also das war eine Minute ungefähr. Und sie enthielt im Grunde genommen nichts als die Wiederholung, dass sie früher mal Nazi gewesen ist, es heute aber nicht mehr sei und dass es ihr leid tue, was geschehen ist. Das Problem bei dieser Aussage ist, dass ein weiteres Mal klargemacht wurde, dass sie keine Fragen der Nebenklage, der Betroffenen des NSU-Terrors beantworten würde. Und das heißt, ist natürlich ein offener Affront, ein Schlag ins Gesicht für diejenigen, die so große Hoffnungen auch in diesen Prozess gesetzt haben. Und vor dem Hintergrund ist diese Erklärung schon allein irgendwie wahnsinnig widersprüchlich und ambivalent. Und es ist die Frage, ob ihr das wirklich was nützen wird. Es wird ihr nichts nützen, weil der Senat ja auch sieht, wie dominant Beate Zschäpe im Prozess auftritt, wie sie es versteht, sich selbst so zu inszenieren, dass die Aufmerksamkeit auch immer nur bei ihr landet und bei den nicht unerheblichen Details am Rande eben wesentlich geringer ist. Das heißt, das psychiatrische Gutachten ist für sie enorm wichtig. Da geht es um, 10 Jahre mehr oder weniger im Gefängnis zu sitzen. Das sind die letzten Strategien, die die Verteidigung da offensichtlich noch fährt. Aber dieses psychiatrische Gutachten wird jetzt durchaus mit Spannung erwartet. Allerdings ist schon absehbar, dass das, was Beate Zschäpe so im Gerichtssaal gemacht hat, die eben nicht unbedingt als das Mäuschen, das Titelmäuschen erscheinen lässt, als dass sie sich selbst gerne darstellt. Ja, und auch die Selbstdarstellung als nicht mehr Neonazistin, also liegt ja auf der Hand, dass wie lächerlich das ist und auch vor allen Dingen, wenn man allein schon ihre Brieffreundschaft mit Robin Schmiemann heranzieht, als der ja überzeugter Neonazi weiterhin ist, nehme ich mal an. Also das das ist auch, das kann man auch nachweisen, dass er nach wie vor harter Neonazi ist und die Brieffreundschaft und auch der Ton der Briefe. Es ist ja versucht worden, einen dieser Briefe als Beweis ins Verfahren einzubringen. Dagegen ist die Verteidigung von Beate Zschäpe, und zwar beide Teile, die Neu- und die Altverteidigung, auf die Barrikaden gegangen. Das ist jetzt in der Schwebe, inwieweit diese Briefe verlesen werden können. Das Irre ist, dass diese Briefe ja in den Akten sind. Wie sie dahin gelangt sind, das ist das das ist die große Auseinandersetzung, die gerade stattfindet, ob das auf rechtmäßigen Wege passiert ist, dass die in den Akten sind. Also die Prozessbeteiligten können diese Briefe lesen. Und die Passagen, die darüber hinaus bekannt geworden sind, zeigen sie eben durchaus als eine extrem selbstbewusste, herrische, dominante Person, die diesem Robin Schmiemann eben durchaus auch sehr persönliche Ansagen macht und so weiter. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich für die Verteidigung auch wichtig, dass diese Briefe nicht öffentlich verlesen werden. Es sieht aber im Moment so aus, als würden sie mit diesem Begehren nicht durchdringen. Also als würden diese Briefe noch eingeführt. Es hat jetzt am Donnerstag nochmal einen Antrag gegeben, dass eigentlich sämtliche Briefe, die Beate Zschäpe auch ans Gericht geschrieben hat, im Rahmen der Auseinandersetzung um ihre Verteidigung, nicht in den Prozess eingebracht werden dürfen. Darüber wird das Gericht demnächst entscheiden. Und auch diese Briefe werden einiges von der Persönlichkeit der Hauptangeklagten offenlegen. Ja, gleichzeitig sind das natürlich immer die Versuche, die wir auch aus anderen Prozessen gegen Neonazis kennen, zu sagen, ja, ich bin jetzt unpolitisch und ich war außerdem die ganze Zeit betrunken. Auch das kennt man ja aus anderen Prozessen. Ja, natürlich. Genau, aber das heißt, weiterhin kann man sich mit Prognosen, ja, Prognosen bringen erstmal nichts, weil ja auch schon in dieser Sendung ungefähr seit ja einem Jahr, anderthalb immer wieder von Experten gesagt wird, ja, jetzt ist langsam Schluss mit der Beweisaufnahme. Das kann sein, dass wir uns also sehr demnächst dementsprechend weiter hören. Ja, ansonsten ja. Vielleicht noch weitere Bewertungen über weitere Untersuchungsausschüsse. Ist da noch irgendwie etwas, was in den Prozess noch einfließen könnte? Mitte des Jahres war ja da deutlich, ja, gab es mehr Erkenntnisse in den Medien und gab auch ein paar mehr Berichte über die Untersuchungsausschüsse. Ist jetzt wieder ein bisschen eingeschlafen. Genau, ist da noch sozusagen ein Aspekt, der die Nebenklage, wo es einen Antrag geben könnte oder erstmal jetzt nicht? Ja, also die Nebenklage hat nicht aufgegeben, aber sie hat schon eingestanden, also die Leute, mit denen wir da im Gespräch sind, dass sie ein bisschen die Hoffnung aufgegeben haben, dass sich noch was bewegen lässt. Der Senat hat, lässt so deutlich durchblicken, dass er eigentlich nicht mehr tiefer in die Materie reingehen will, dass da die Hoffnungen nicht so groß sind. Trotzdem kommen immer wieder Beweisanträge, die auch sehr, sehr gut sind zum Teil. Und aber die Tatsache zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Ralf Marschner. Um das nochmal ganz kurz zu wiederholen, der Mann war in Zwickau eine ganz dicke Katze in diesem Blood and Honor und Hammerskin-Netzwerk, hatte eine eigene Baufirma und mehrere Szeneläden für Nazis. Bei ihm soll 2000, möglicherweise auch noch 2001, also während die Mordserie schon begonnen hatte, Uwe Mundlos gearbeitet haben. Und während dieser Zeit, das muss man eben als Hintergrund wissen, war Ralf Marschner auch Informant des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und genau an diesen Punkten ist immer wieder versucht worden anzusetzen und zu zeigen, Leute, das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr den NSU-Prozess als Kriminalfall zu Ende bringen wollt, ohne dass ihr die Verstrickung des Staates, die offensichtlich ist, abarbeitet, dass ihr da reingeht, dass ihr das aufstecht. Jetzt hat auch die Verteidigung Wohlleben nochmal Anträge gestellt, weil sie sagt, und das ist auch nicht ganz falsch, muss man zugeben, auch wenn das ja doch sehr prekäre, sehr rechtslastige, um nicht zu sagen narzisstische Leute sind, diese Verteidigung, aber sie haben natürlich gesagt, wenn sich herausstellt, dass der Staat seine Finger zum Teil in den Verbrechen des NSU drin hatte und, wie es auch formuliert worden ist von der Nebenklage, Mitverantwortung trägt für die Morde und dergleichen, dann kann es nicht sein, dass dieser Prozess zu Ende geht, ohne dass das behandelt wird, weil es durchaus auch Strafmilderung bedeuten könnte für die Täter und Täterinnen. Das heißt, das ist ein bisschen das, wo alle jetzt mit offenem Mund da stehen und sagen, okay, dann wird es jetzt wirklich als ein relativ unpolitischer Fall von rassistischen Morden abgeschlossen und der Staat trägt keinerlei Blessuren davon, insbesondere natürlich der Inlandsgeheimdienst, Verfassungsschutz, aber auch Polizeibehörden, die hier involviert sind. Und das ist genau die Situation, in der wir sind, wo man schon auch sprachlos wird und auch sehr zornig, weil man sich denkt, hey Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Also man kann vielleicht, um es ganz grob zu sagen, man kann sagen, den NSU hätte es ohne Zutun des Staates nicht gegeben. Und möglicherweise kann man sogar so weit gehen, dass auch zumindest ein Teil der Verbrechen, die der NSU begangen hat, nicht ohne staatliche Billigung oder staatliches Wegsehen so hätten passieren können. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann kann man nur sagen, dass dieser Schwenk fürs Gericht eine Katastrophe ist. Auch natürlich für diejenigen, die am allermeisten auf die Hoffnungen auf diesen Prozess gesetzt haben, nämlich die Betroffenen. Ja, das sind starke Abschlussworte. Die nächste Sendung steht nämlich schon in den Startlöchern. Ich bedanke mich bei dir. Das, was du zuletzt gesagt hast, ist dann natürlich auch Aufgabe von Initiativen, entsprechend darauf aufmerksam zu machen. Aber vielen Dank für das heutige Interview und wir hören uns sicherlich an der gleichen Stelle bald wieder. Vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss, schönen Tschüss. Abend. Ebenso.